Ewigkeit, wo es keine Zeit gibt, kann nichts wachsen, kann nichts werden, verändert sich nichts. Deshalb hat der Tod die Zeit erschaffen, damit Dinge wachsen, die er dann töten kann. Wir alle werden wiedergeboren, aber in dasselbe Leben, in das wir schon immer wiedergeboren wurden. Wie oft haben wir diese Unterhaltung wohl schon geführt, Detectives? Wer weiß das schon? Wir können uns an unsere früheren Leben nicht erinnern. Wir können unsere Leben nicht ändern. Und das ist das geheime und schreckliche Schicksal allen Lebens. Wir sitzen in der Falle. Vagabund. Die Kunst ist nicht Text zu schreiben. Die Kunst ist ein gutes Leben zu führen. Im Reinen gut zu sein, yeah. Deinen Skill findet man in Bananenkissen. Mich findet man oben, so wie Habichte. Doch niemand blickt in diese Richtung. Alles Gesichter, die Schichten auf Kissen gerichtet. Ich hab es dir und ne Kettensäge. Dich findet man im Handumdrehen unter Tendenzen, unter Steinen wie Skelette. 246 für die Kette, die dich durch Rap zieht. 246 fürs Kettenglied vom fetten Schmied. 246, es ist Beavis. Und wir sitzen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt hat Hunger. Und wir sitzen in der Stunde Null da. Hurry, Problem gelöst, diese Welt wird dunkler. Wie schlechte Blutspendepunkte. Rapid Words mit Way, Mortal Kombat reingehorchen. Wenn meine Tracks im Bombenregen untergehen, an wenn alle Blocks im Ascheregen umherwehen würden, weil meine neue Zeit beginnt, sofern ihr sie nennt. Ihr fragt, warum Gott diese Welt verlassen hat. Fragt, warum Zeit auf einmal keine Zeiger hat. Warum fehlt der Beat auf dem Takt? Ich gehöre zu einem uralten Genre-Mensch, Mensch, die so Land leben und trotzdem Lebensstandard haben. Nein, ich lebe anders und bin trotzdem trotz all der Kampfkraft meiner Gegner stand. Dafür ist diese Welt eine Sandlandschaft für mich und meine Red Rags ist die Schlachraffenland. Und verdammt nochmal Nimmerland, ihr kommt immer dann, wenn ich diese Irrenanstalt zu lieben anfange. Und es schmeckt nach Eisen, es schmeckt nach Freiheit, es riecht nach Pulver, doch es sieht aus wie Blei. Es ziemt nicht, sagen die Arbeiterklasse. Ihr Lebensziel führt einige Bandagen, Taschen, bis ja was bis was, Fragezeichen. Du alt bist und Rente bist und erkrankst an was? An scheiß Arschkrebs, Mann. Erkennt man die guten Jahre, wenn man sie gerade erlebt? Oder wartet man so lange auf sie, bis man Arschkrebs kriegt? Und einem klar wird, dass die guten Jahre schon vorbei sind. Es gibt dieses Gefühl, vielleicht kennen sie es und wissen, was ich meine. Dieses Gefühl, als wäre einem das Leben durch die Finger geglitten. Als läge die Zukunft schon hinter dir. Als hätte sie schon immer hinter dir gelegen. Ich habe mich wirklich zusammengerissen, aber vielleicht habe ich mich nicht geändert. Habe ich mich nicht geändert, nicht geändert, nicht geändert. Dieses Gefühl, vielleicht kennen Sie es und wissen, was ich meine. Dieses Gefühl, als wäre einem das Leben durch die Finger geglitten.